alles ist so schwer. Hey, komm doch einfach her. Anderen überlassen, komm aus der Scheiße mal raus. Warum immer nur trüben alles? Es kommt ja doch nicht heraus. Lass die Sorgen einmal zu Haus und mach mal einen drauf. Dann geht es dir bestimmt viel besser, also schrei es einfach heraus. Y'all.